Vorweg ein Weihnachtsspruch, frei weg nach Kienau. Kickens, wat is de Himmel so rot? Dat sind Marx und Engels, de backt dat Brot. De backt den Wienersmann sin Stuten, für all de Lütten Meckersnuten.